dürfen heut nicht allein sein. Die Welt kann nur schön zu zwein sein. Sie ist Frühling. Merken Sie nichts davon. Ein Thema bewegt heut jeden. Wir wollen von der Liebe reden. Sie ist Frühling. Merken Sie nichts davon. Ich kann Ihnen so viel Herrliches bieten. Wenn und Liebe und einen Strauß von Frühlingsblüten. Fräulein! Darum dürfen Sie nicht allein sein. Fräulein! Die Welt kann nur schön zu zwein sein. Hallo! Fräulein! Hallo! Fräulein! Heute Abend bring ich Sie nach Hause. Thank you.